Texte verstehen. Übung 4b. Ergänzen Sie die Antworten im Telefongespräch. Guten Tag, hier ist Carsten Schmidt. Ich möchte bitte Alexander sprechen. Alexander ist leider nicht zu Hause. Wann kommt er nach Hause? Moment mal, von 8 Uhr bis 16 Uhr ist er an der Uni. Dann geht er in die Bibliothek. Da bleibt er eine Stunde. Und um 20 Uhr kommt er nach Hause. Danke, dann rufe ich um 21 Uhr an. Auf Wiederhören, Frau Klein. Gut, Herr Schmidt. Auf Wiederhören.